Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Auch Wissenschaftler sind vor Überraschungen nicht sicher. Vor allen Dingen dann, wenn jemand ganz besonders pedantisch sich etwas anschaut und ganz überrascht blickt und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Die berühmten letzten Sätze von den Experten, ne? Das ist doch technisch völlig unmöglich. Darum soll es heute gehen. Es geht um einen Vorgang, den man sich, bevor man ihn entdeckt hat, für völlig unmöglich hielt. Dass sowas in der Natur sich von alleine abspielt, nee. Also wenn man sich mal überlegt, was wir alles anstellen, um das technisch zu bewerkstelligen. Also dass sowas in der Natur, nein. Das war die Haltung. Bis an einem Tag im Jahre 1972 ein französischer Techniker feststellte, da stimmt irgendwas nicht. Jetzt werden Sie sich wieder wundern, wovon redet denn der? Nun, ich rede von etwas, was man als eine natürliche Spaltreaktion bezeichnet. Eine natürliche Kernspaltung, also die Spaltung eines großen Atomkerns in Form eines kontrollierten Kraftwerks sozusagen, aber ohne jede Art von menschlichem Eingriff. Einfach nur von ganz alleine. Gibt's sowas? Jawohl, kann ich Ihnen schon mal sagen, sowas gibt's. Das Thema der heutigen Sendung lautet, gibt es natürliche Reaktoren? Und im Reaktor will ich also hier verstehen, einen Kernspaltungsreaktor. Kann die Natur sowas von alleine bewerkstelligen? Wie ich eben schon sagte, tatsächlich gibt es sowas. Und dieser Reaktor, um den es da geht, der spaltete 10 Tonnen Uran, reicherte ein bestimmtes Uranisotop, nämlich Uran-238, mit Neutronen an und erzeugte neben dem 10 Tonnen gespaltenen Uran auch noch 4 Tonnen Plutonium. Und das Ganze in Westafrika, in Gabun, in Oklo, um genau zu sein. Also im Jahr 1972 untersuchte ein französischer Techniker ein Uranmineral, was aus dem Bergwerk in Oklo kam, und stellte fest, statt der überall gemessenen, also in der Erdkruste, auf dem Mond, in Meteoriten gemessenen Urankonzentration eines bestimmten Uranisotops, nämlich von Uran-235. Das ist genau das Isotop, das man gerne benutzt in Atomkraftwerken, indem man nämlich Neutronen reinschickt, dann spaltet sich der Urankern und produziert weitere Neutronen, die dann ihrerseits wieder weitere Urankerne spalten. Also in dieser Probe waren statt der überall gemessenen 0,72% waren in dieser Probe nur 0,717%. Jetzt werden Sie sagen, was macht denn dieser Unterschied von 0,003%? Das kann es doch nicht sein. Jetzt wollen wir aber nicht pedantisch werden. Weit gefehlt. Die Messungen der Urankonzentration sind viel genauer als diese 0,003% Abweichung. Mindestens 5-mal genauer als diese Abweichung. Das heißt, da ist irgendetwas in diesem Mineral gewesen, was anders war als bei irgendeinem anderen Uranerz auf der Erde, auf dem Mond und in den Meteoriten. Was war da passiert? Nun, zunächst einmal dachte man, das könnte ein Erz sein, was gar nicht aus dem Bergwerk kommt, sondern möglicherweise von der Kernforschungsanlage. Ja, vielleicht ist da irgendwie was gemacht worden. Nun, es stellte sich heraus, dass die Isotopenzusammensetzung dieses Minerals mit den Kernforschungsanlagen auf der Welt überhaupt nicht in Übereinstimmung zu bringen wäre. Da wäre zum Beispiel wesentlich mehr Uran-234 drin gewesen, Uran-236. Sie wissen ja, diese Isotope unterscheiden sich nur in der Anzahl der Neutronen voneinander. Die Anzahl der Protonen ist bei einem chemischen Element immer die gleiche. Also es gibt verschiedene Uranisotope und die sind sowohl Indikatoren für ihre Herkunft als auch Indikatoren dafür, welche Anreicherungsprozesse sich in dem Uran abgespielt haben können oder welche Spaltprozesse. Also das Oklo-Mineral ist tatsächlich aus Oklo gekommen damals. Nun hat dieser Techniker nicht nachgegeben, sondern hat tatsächlich weitere Proben aus Oklo untersucht und hat festgestellt, tatsächlich in Oklo muss irgendetwas stattgefunden haben, das anstelle von 0,72% Uran-235 nur 0,717% drin war. Und die einzige Lösung, die es gibt dafür, ist, dass es in Oklo einen natürlichen Spaltungsreaktor gegeben hat. Vor ungefähr 2 Milliarden Jahren fand in Oklo etwas statt, was wir normalerweise, deswegen meine merkwürdige Vorrede vorhin, was normalerweise nur mit Hilfe ganz starker technischer Eingriffe möglich ist, nämlich die Spaltung, die kontrollierte Spaltung von großen Atomkernen durch Neutronenbeschuss. Machen wir uns zunächst mal klar, was brauchen wir eigentlich, um einen Atomreaktor zu betreiben? Nun, zunächst einmal brauchen wir natürlich genügend Uran. Also die Konzentration muss hoch genug sein, erstens. Zweitens brauchen wir einen Neutronenmoderator, der also die Neutronen abbremst. Denn die schnellen Neutronen, die laufen einfach durch das Material durch und spalten keine Atomkerne. Drittens müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass also unsere Neutronen nicht gleich wieder vollständig absorbiert werden. Es soll also wenig, wie man so sagt, Neutronengifte drin sein, also zum Beispiel Lithium oder Bor oder sowas. Ja? Ja, das ist eigentlich im Prinzip alles, was man braucht. Gucken wir uns das mal an. Wie ist das in Oklo passiert? Nun, die Anreicherung oder die Konzentration, ursprüngliche Konzentration, die war vor 2 Milliarden Jahren, und da ist es nämlich damals passiert, wesentlich höher als heute. Denn das Uran-235 hat eine Zerfallszeit von 700 Millionen Jahren. Also damals, vor 2 Milliarden Jahren, war die Konzentration recht hoch, ungefähr 3%. Das hat ausgereicht, um in einem bestimmten geologischen, in einer bestimmten geologischen Schicht eine natürliche Spaltungsreaktion anzutreiben. Nun, es gibt zunächst einmal so eine spontane Neutronenquelle, kann man sagen. Also erstens entweder durch den spontanen Zerfall von Uran, erstens, oder zweitens durch kosmische Strahlung, die durchaus auch Neutronen produziert. Das war ja damals ziemlich weit an der Oberfläche. Und auf diese Art und Weise kam die Kernreaktion in Gang. Wichtig ist nun, dass offenbar in dem Oklo-Gebiet hinreichend viel Wasser ins Gestein eingetragen wurde. Das Wasser war also, ist also dazu da, die Neutronen, die bei einem ganz natürlichen Kernzerfall auftauchen, abzubremsen. Und aufgrund der hohen Menge an Uran kam es also in dem Gestein des Oklo-Reaktors, wenn ich es mal so nennen soll, zu einer kontrollierten Kernreaktion. Das Wasser wurde durch die Spaltung der Atomkerne aufgeheizt, verdampfte und der Reaktor schaltete sich wieder ab. Klar, ganz einfach. Nun, der abgeschaltete Reaktor brauchte nur darauf zu warten, in Anführungsstrichen, bis wieder von oben, teils durch Regenwasser, durch Flusswasser und so weiter, wieder Wasser in das Gestein eingefahren, einfiel und dann fing der Reaktor wieder an zu arbeiten. Die Zusammensetzung der Spaltprodukte, und zwar von dem zerfallenen Plutonium, ich habe ja gesagt, es sind 4 Tonnen Plutonium entstanden, das natürlich auch inzwischen wieder in andere Spaltprodukte zerfallen ist, beziehungsweise die Spaltprodukte der anderen Uranisotope, ja, das lässt einen also daraus schließen, dass diese Menge, die man in den Gesteinen heute findet, dass dieser Reaktor, dieser natürliche Oklo-Reaktor, über mehrere hunderttausend Jahre gearbeitet hat. Also über mehrere hunderttausend Jahre schaltete sich der Reaktor immer wieder ab, an, ab, an, ab, an. Und auf diese Art und Weise wurden also 10 Tonnen Uran gespalten und 4 Tonnen Plutonium erzeugt. Das hielt man bis dahin für völlig unmöglich. Dass die Natur einen Vorgang, den wir nur unter erheblichem technischen Aufwand überhaupt antreiben können, dass das davon alleine geht. Die Gesamtleistung ist, wenn man sich das so überlegt, über mehrere hunderttausend Jahre ganz ordentlich. Die mittlere Leistung, nur um das mal festzulegen, was da so rausgekommen sein kann, waren nur ein paar hundert Kilowatt. Also das reicht gerade, um das Antreiben von ein paar Waschmaschinen im Haushalt durchzuhalten. Also der Reaktor war nicht besonders, in Anführungsstrichen, effizient, aber er lief eben über eine sehr lange Zeit. Es kam übrigens niemals zu irgendwelchen Explosionen oder dass der Reaktor durchgebrannt ist. Offenbar hat das Wasser in jeder Hinsicht hier moderierend gewirkt. Glück gehabt. Also na gut, vor 2 Milliarden Jahren gab es ja noch keine Lebewesen, die davon wirklich hätten etwas mitkriegen können, abgesehen von Einzellern. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, also 2 Milliarden Jahre, das ist schon nicht nur sehr lange her, sondern auch in der Lebensentwicklung immer noch die Phase auf der Erde, wo im Wesentlichen Einzeller existiert haben. Es gab noch keine mehrzelligen Lebewesen, von Lebewesen, die darüber nachdenken könnten, was da passiert, noch ganz zu schweigen. Das ist also wirklich ganz, ganz tief in der Erdgeschichte vergraben. Es gibt nun 2 hochgradig interessante Aspekte, die mit diesem natürlichen Reaktor, am Anfang glaubte man ja nicht, dass das tatsächlich der Fall ist, inzwischen ist es längst bestätigt, die mit diesem natürlichen Reaktor zusammenhängen. Das eine ist ein, wie soll ich sagen, Thema der theoretischen Physik, nämlich Variation von Naturkonstanten. Könnten die vielleicht mit der Zeit tatsächlich sich verändern? Da komme ich gleich noch zu. Und das andere ist aber ein ganz praktischer Aspekt, der uns durchaus ein bisschen etwas darüber verrät, wie zum Beispiel radioaktive Abfall sich im Laufe von Jahrmilliarden innerhalb der Erde, also wirklich unter der Erdoberfläche, eigentlich verhält. Denn die Tatsache, dass dieser Reaktor sich vor 2 Milliarden Jahren dann endgültig abgeschaltet hat, weil einfach schlicht kein Uran mehr da war, beziehungsweise zu wenig Uran da war, um noch weiter eine kontrollierte Kernreaktion ablaufen zu lassen, das bedeutet natürlich, dass wir hier etwas vor uns haben, wo die radioaktiven Spaltprodukte, also der Abfall, übrig geblieben ist und sich 2 Milliarden Jahre hätte irgendwie ausbreiten können. Stichwort, wie lagern wir eigentlich heutzutage den radioaktiven Abfall unserer Atomkraftwerke? Ja, denn versuchen wir ja, wenn es zu einer Endlagerung käme, dann müsste das ja so sein, dass es geologisch ein sicheres Gebiet ist, möglichst in Behältern, sodass das Material nicht austreten kann, dass die Fässer nicht verrosten und so weiter und so weiter. Das ist ein ganz interessantes, natürliches Beispiel dafür, wie sich radioaktiver Abfall unter völlig freien Bedingungen eigentlich verhält. Wir können also von Oklo lernen, wie sich radioaktiver Abfall ohne den Eingriff des Menschen im Laufe von 2 Milliarden Jahren nun ausbreitet oder nicht. Was soll ich Ihnen sagen? Das Resultat war, der radioaktive Abfall hat sich von der ursprünglichen Stelle, wo das Material entstanden ist, so gut wie nicht entfernt. Und das obschon, ich möchte es nochmal sagen, hier keinerlei technologische Anwendung, also keinerlei Technologie zur Anwendung kam, sodass man irgendwie versucht hat, das Material zusammenzuhalten oder sowas. Also ob schon da immer Wasser drüber gelaufen ist und so weiter, es ist nichts passiert, das Material ist da geblieben, wo es entstanden ist. Das ist zumindest, sagen wir mal, eine beruhigende Aussage, dass also möglicherweise, ich will das jetzt hier nicht weiter diskutieren, aber dieser natürliche Reaktor zeigt uns, die Abfälle einer solchen Spaltreaktion bleiben selbst dann, wenn man überhaupt nichts unternimmt, am Ort dort, wo sie entstanden sind. Die andere Geschichte ist ebenfalls außerordentlich interessant. Spaltungsreaktionen von Atomkernen sagen etwas darüber aus, wie die Kräfte der Natur, in dem Fall eben die Kräfte, die dazu führen, dass Atomkerne sich spalten, also sowohl die elektromagnetische Wechselwirkung wie auch die schwache Wechselwirkung, die bei der Spaltung von Atomkernen ja relevant sind, wie die sich im Laufe der letzten 2 Milliarden Jahre verhalten haben. Wir haben hier also ein Experiment vor uns, das uns sagt, vor 2 Milliarden Jahren waren die Naturkonstanten, die diesen radioaktiven Zerfall von Atomkernen bestimmten, mit einem bestimmten Wert belegt, mit einer Zahl. Und es stellt sich nun heraus, dass in diesen 2 Milliarden Jahren von damals bis heute sich diese Naturkonstanten, dazu gehört zum Beispiel die elektrische Ladung, das Planck'sche Wirkungsquantum, was ja nun eine Grundlage der Quantenmechanik ist, die Lichtgeschwindigkeit, alles das hat sich in den letzten 2 Milliarden Jahren nicht verändert. Oklo bietet uns damit die Möglichkeit, Physik zu überprüfen, fast wie in einem Labor, aber die Physik vor 2 Milliarden Jahren. Die Aussage, dass sich in 2 Milliarden Jahren die Naturkonstanten nicht verändert haben, ist ein wichtiger Eckstein dafür, dass wir davon ausgehen können, dass sich innerhalb von, auf der Zeitskala von Milliarden Jahren, und das Universum ist nur 13,7 Milliarden Jahre alt, offenbar Naturkonstanten nur, wenn überhaupt, dann offenbar nur ganz wenig verändern. Das hat große Konsequenzen für die Formulierung von Theorien über die Kräfte in der Natur. Die großen vereinigten Theorien, die also die 4 Wechselwirkungen Kernkraft, starke Kernkraft, schwache Kraft, Kernkraft, elektromagnetische Wechselwirkung, Gravitation vereinigen, erwarten eigentlich eine gewisse Veränderung von Naturkonstanten mit der Zeit. Oklo zeigt uns hier aber ein experimentelles Resultat, das mit diesen Theorien zumindest so ohne weiteres nicht in Einklang zu bringen ist. Also es zeigt sich, um wieder zurückzukommen zum Anfang der Sendung, Pedanterie kann durchaus außerordentlich interessante Ergebnisse liefern. In diesem Fall fast sogar strahlende Ergebnisse, über die vorher kein Mensch jemals nachgedacht hat.